die Texte, die manchmal sehr schwer sind. Wir haben als Schüler lange dran gesessen, um zu versuchen, die zu verstehen und zu entziffern. Und dann nach und nach hat man sie dann doch verstanden. Und sie haben einen mindestens ebenso wichtigen Teil wie die Musik bekommen. Bob Dylan ist in meiner Ehe nie ein Problem gewesen. Whatever comes out, comes out. I don't plan albums. All that pressure is off. I don't have to go in and make an album every 6 months. I don't think of it that way. Here's a foreign song I learned in Utah. Ha. Va. Ha va. Na. Havana. Gee. Havana. Gee. La. Havana. Gee. La. Orla. Der Maske, in der Bob Dylan aufgetreten ist, mit einem weiß gekalktem Gesicht, sehr mürrisch, sehr müde aussehend, trug er seine Songs dort vor. Was er damit zum Ausdruck bringen wollte, kann ich bis heute nicht sagen. Ich verstehe nichts von Musik. Ich verstehe Lightning Hopkins, Lead Belly, John Lee Hooker, Woody Guthrie oder Kinky Friedman. Ich habe nie behauptet, irgendetwas von Musik zu verstehen. Wenn Sie mich jemals Gitarre spielen hörten, dann wüssten Sie das. Approach record making in the way that I learned how to make records when I started recording, when I recorded for John Hammond, and we worked the same way, which is going into the studio and making a record right then and there. I know the other way, and I know a lot of people do it the other way, and it's successful for them. But I'm not interested in that aspect of recording, laying down tracks and then coming back and perfecting those tracks and then perfecting lyrics, which seem to want to go to those tracks. Ich höre mir mein altes Zeug nie an. Ich möchte nicht an mich selbst erinnert werden oder Einfluss auf mich ausüben. Ich will weiter, vorwärts und das immer zu.